vor Gericht. Es sieht nicht gut aus. Du hockst in der Zelle und weißt, so schnell kommst du erstmal nicht wieder raus. Ey, jetzt kannst du heulen, ich lächerlich machen. Jetzt kannst du dich weghängen, damit die Leute doch am Sarg über dich lachen. Ich sag dir, davon wird die Welt nicht untergehen. Sonst wär sie schon weg. Auf jede Ebbe rollt wieder die Flut und er säuft den ganzen Dreck. Berge von Schulden machen dich fast verrückt. Du hast Liebeskummer wegen der Alten, die gerade schön im anderen rumfickt. Jetzt kannst du heulen, ich zum Vollkorn machen. Jetzt kannst du dich wecken, damit die Schweine noch am Sarg über dich lachen. Ich sag dir, davon wird die Welt nicht untergehen. Sonst wär sie schon längst weg. Auf jede Ebbe rollt wieder die Flut und er säuft den ganzen Dreck. Es gibt immer noch einen, dem es beschissener geht als dir. Also hör auf zu jammern, beiß die Zähne zusammen. Nicht irgendwann, sondern jetzt und hier. Auf Wolken von Sonne, bleib kalt und gelassen. Nimm dieses Lied als kleinen Trost. Die Masse verdient nicht, dass wir sie hassen. Nur Wacht und grenzenlos.